Gesellschaft ist total vernarrt. Ja, die Gesellschaft kann mich mal. Wenn sie ist total vernarrt, ja. Die Gesellschaft ist total vernarrt. Ja, die Gesellschaft kann mich mal.